Die sieben Ebenen der Initiative oder Selbstbefähigung. Es gibt sieben Ebenen der Initiative oder Selbstbefähigung, die ein Kontinuum bilden. Von Warten, bis es einem gesagt wird, ganz unten über Fragen, einen Vorschlag machen, ich habe vor, bis zu es tun und sofort Bericht erstatten, es tun und regelmäßig Bericht erstatten und schließlich es tun, was mitten im Bereich unserer Fähigkeit zu kontrollieren und zu beeinflussen liegt. Welche Ebene der Initiative wir benutzen, entscheiden wir danach, wie weit die Aufgabe innerhalb oder außerhalb unseres Einflussbereichs liegt. Das erfordert eine gute Wahrnehmung und Beurteilung der Situation, doch allmählich wird unser Einflussbereich sich ausdehnen. Dass wir uns für eine Ebene der Initiative entscheiden können, erweitert unsere Definition der inneren Stimme, sodass wir diese schließlich unter allen Umständen finden können, auch in einem Job, den wir überhaupt nicht mögen. Dadurch, dass wir eine angemessene Initiative ergreifen, können wir das Wesen dieses Jobs ändern und Menschen beeinflussen, die sich in unserem Einflussbereich, aber außerhalb unseres Jobs befinden. Wir können in unserem derzeitigen Job Spitzenleistungen anstreben. Wir können uns an der Weltklasse messen statt an nationalen, regionalen oder lokalen Standards. Ein Anwalt könnte zum Friedensstifter werden, ein Erzieher ein fürsorglicher Hirte, Coach und Mentor. Ein Arzt könnte sich mehr auf Aufklärung und Vorbeugung konzentrieren und sich mit der ganzen Person befassen, statt nur mit einzelnen Körperteilen, Technologie und Chemie. Ein Vater oder eine Mutter könnte es sich zum Ziel setzen, dass 80% der Interaktionen positiv sind und nur 20% Zurechtweisungen, Maßregelung und Disziplinierung beinhalten. Der Verkäufer könnte mehr auf die Bedürfnisse der Kunden achten und mit Integrität auf sie eingehen. Die Leute im Marketing könnten die Stichhaltigkeit der Werbung garantieren. Die Führungskräfte könnten darauf bedacht sein, nicht zu viel zu versprechen und ihre Versprechen stets zu halten. Kurz gesagt, wir können immer und überall Prinzipien lehren und manchmal müssen wir dazu Worte benutzen. Lassen Sie uns die verschiedenen Ebenen der Initiative genauer ansehen. Erstens, warten, bis es einem gesagt wird. Dabei würde es um die Sache gehen, die offensichtlich nicht nur außerhalb Ihres Einflussbereichs liegt, sondern auch außerhalb Ihres Jobs. Hier warten Sie ab. Sie wollen nicht den Job von jemand anders machen. Sie wollen keine Vorschläge zu Dingen vorbringen, die weit außerhalb Ihres Einflussbereichs liegen. Die Leute würden gleich aus mehreren Gründen kein Vertrauen zu Ihrem Vorschlag haben. Sie würden ihn für völlig unangebracht halten und vielleicht auch der Ansicht sein, dass Sie sich in Dinge einmischen, die Sie nichts angehen. Außerdem wird Ihr Einflussbereich kleiner werden, wenn Sie in Gebieten aktiv sind, die weit außerhalb von ihm liegen. Was sollten Sie also tun? Gelassenheit zeigen, wie das bekannte Gebet der anonymen Alkoholiker besagt. Herr, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. Verschwenden Sie Ihre Energie nicht weiter auf Dinge, bei denen Sie gar nichts machen können. Falls Sie allerdings Einfluss bei jemand haben, der in dieser Hinsicht etwas tun kann, ist das etwas anderes. Dann können Sie eine höhere Ebene der Initiative und Selbstbefähigung praktizieren. Gelassen zu sein und erst einmal nichts zu unternehmen, ist nicht leicht. Viele Leute sind von dummen Dingen, die sie im Augenblick nicht ändern können, wie besessen. Sie tauschen Kriegsberichte mit Kollegen aus und lecken sich gegenseitig ihre Wunden, wegen Dingen, gegen die sie nichts machen können. Dadurch schwächen sie aber nur ihre Fähigkeit, bei jenen Angelegenheiten, die in ihrem Einflussbereich liegen, etwas zu bewirken. Auch hier hält die Vergangenheit der Leute ihre Zukunft als Geisel. Als Folge tappen sie in die Falle der Codependenz, die jene 5 metastasierenden emotionalen Krebsformen hervorruft. Kritisieren, klagen, vergleichen, konkurrieren und streiten. Menschen, die tief in ihrem Inneren nicht ausgeglichen sind, versuchen aus äußeren Quellen Sicherheit zu ziehen. Die Kodependenz mit ihrer Umgebung treibt sie zu diesen zerstörerischen, krebsartigen Verhaltensweisen. Diese 5 emotionalen Krebsformen dringen mit ihren gefährlichen Zellen in Beziehungen und manchmal sogar in die gesamte Kultur ein. Dadurch wird ein Unternehmen so polarisiert, so gespalten, dass es fast unmöglich ist, den Kunden eine durchgängig hohe Qualität zu liefern. Noch ein Wort zum Konkurrieren. Obwohl Konkurrenz um ein Gefühl von Selbstwert in Beziehungen, Familien, Arbeitsteams und Kulturen schädlich ist, kann es meiner Ansicht nach beispielsweise im Sport und im Markt sehr gesund sein. Es kann das Beste aus den Menschen und den Organisationen herausholen. Im Markt kann man die Konkurrenten als seine Lehrer betrachten, an denen man sich messen kann. Auch wenn sie versuchen, die Konkurrenz auszustechen, bemühen sie sich in Wirklichkeit, etwas Besseres für ihre Kunden zu gewinnen und von jenen zu lernen, die es besser und schneller machen als sie selbst. Das ist die Kraft des freien Unternehmertums. Konkurrenz im Markt, Kooperation in der Organisation. Denken Sie daran, dass wir zweisprachig sein und der Gefahr der Einseitigkeit, die Abraham Maslow erkannte, aus dem Weg gehen müssen. Wer gut mit dem Hammer ist, hält leicht alles für einen Nagel. Zweitens, Fragen. Es wäre vernünftig und logisch, zu etwas, was innerhalb Ihrer Jobbeschreibung, aber außerhalb Ihres Einflussbereichs liegt, eine Frage zu stellen. Da es außerhalb Ihres Einflussbereichs liegt, können Sie dagegen nicht viel machen. Da es sich aber auf Ihren Job auswirkt, würden die meisten Leute es trotzdem für legitim halten, zumindest zu fragen. Wenn die Frage intelligent und das Ergebnis einer gründlichen Analyse und sorgfältigen Denkens ist, könnte sie sehr eindrucksvoll sein und Ihren Einflussbereich vergrößern. Drittens, einen Vorschlag machen. Wohin würden Sie einen Vorschlag machen stellen? Ganz an den äußeren Rand Ihres Einflussbereichs. Es gehört nicht einmal zu Ihrem Job. Sie machen einen Vorschlag, der außerhalb Ihres Jobs und am äußeren Rand Ihres Einflussbereichs liegt. In der US-Militärdoktrin des Completed Staff Work findet sich eine wunderbare Illustration der dritten Ebene der Initiative und der Selbstbefähigung. Die 5 Grundschritte dieser Doktrin sind: erstens, das Problem analysieren. Zweitens, eine Alternative präsentieren und Lösungen vorschlagen. Drittens, die vorgeschlagenen Schritte entwickeln, um die Lösung umzusetzen. Viertens, ein Bewusstsein aller Gegebenheiten, politische, soziale, ökonomische Kompetenzen und so weiter einbauen. Fünftens, einen Vorschlag so machen, dass die Genehmigung nur durch eine einzige Unterschrift erforderlich ist. Nach der Doktrin des Completed Staff Work muss eine effektive Führungskraft auf gute Ergebnisse warten. Sie muss die Leute zunächst auffordern, eingehend über die Probleme und Aufgaben nachzudenken. Wenn Sie das wirklich gut gemacht haben, sollten Sie einen endgültigen Vorschlag abgeben. Die Führungskraft beschäftigt sich nur mit diesem endgültigen Vorschlag. Wenn der obere Führungskreis auf Completed Staff Work setzt, rettet er die Leute nicht mit schnellen, einfachen Antworten, selbst wenn sie darum bitten. Denn wartet die Führungskraft nicht, bis die Arbeit gemacht ist, bringt sie die Leute um ihr Wachstum. Und die Leute stehlen sowohl der Führungskraft wie dem Unternehmen Zeit. Außerdem kann man die Leute nicht für Ergebnisse verantwortlich machen, wenn man ihnen die Methoden vorgibt. Auf Sizilien habe ich einmal zu einem General, der nicht gern angreifen wollte, gesagt, ich hätte volles Vertrauen in ihn. Um ihm das zu beweisen, fuhr ich nach Hause. Sagen Sie den Leuten nie, was sie tun sollen. dann werden sie sie durch ihre Findigkeit überraschen, schrieb General George S. Patton. Sie sehen, dass die Führungskräfte dadurch viel Zeit und Arbeit sparen und dass andererseits viel mehr Initiative von ihren Leuten verlangt wird. Ich habe selbst schon sehr, sehr oft erlebt, dass das wunderbar funktionierte. Außerdem führt es zu einer sofortigen Vergrößerung des Einflussbereichs. Viertens, ich habe vor. Ich habe vor ist die nächsthöhere Stufe der Initiative und eigentlich eine Erweiterung von einem Vorschlag machen. Dieses Prinzip habe ich kennengelernt, als ich auf der US-amerikanischen Santa Fe, einem Milliarden von Dollar teuren Atom-U-Boot, bei einem Manöver die Gewässer um Hawaii befuhr. Es war ein wundervoller Anblick, als ich mit dem kommandierenden Offizier, Captain David Marquet, auf der Brücke stand und wir aus dem Lahaina Seaport fuhren. Diese gewaltige schwarze Röhre, die sich über 90 Meter vor uns und etwa 30 Meter hinter uns erstreckte und durch das Wasser pflügte. Während ich mich mit dem Captain unterhielt, kam ein Offizier zu uns. »Captain, ich habe vor, das Boot auf eine Tiefe von 120 Metern zu bringen.« Der Captain fragte, »Wie sieht die Lotung aus? Wie tief liegt der Meeresboden?« Der Offizier antwortete, »Etwa 240 Meter.« »Und was sagt das Sonar, das elektronische Gerät, das Schiffe, Boote, U-Boote und andere Objekte in der Umgebung erfasst?« »Nichts, nur Fische.« Der Captain sagte, »Geben Sie uns noch 20 Minuten und führen Sie Ihr Vorhaben dann aus.« Den ganzen Tag über kamen immer wieder Leute zum Captain. »Ich habe dies vor« oder »Ich habe jenes vor«. Der Captain stellte dann oft Fragen und sagte schließlich, »In Ordnung.« Manchmal stellte er auch keine Fragen und stimmte sofort zu. Nur bei jenen Entscheidungen, die die Spitze des Eisbergs bildeten, mussten die Leute seine Zustimmung einholen. Die große Masse des Eisbergs, die restlichen 95% der Entscheidungen, wurden ohne jede Einbeziehung des Kapitäns, ohne seine Bestätigung getroffen. Ich sprach mit dem Kapitän über seinen Führungsstil. Er sagte, er wolle seinen Leuten so viel Entscheidungsbefugnis geben, wie dies im Kontext der Marine möglich war. Wenn er von der Mannschaft verlangte, sich nicht nur als Besitzer des Problems, sondern auch als Besitzer der Lösung zu betrachten, würden sie sich seiner Ansicht nach allmählich als lebenswichtige Glieder der Kommandokette betrachten. Er entwickelte diese Führungskultur so weit, dass seine Offiziere und Matrosen ihre eigenen Absichten erklärten, auch wenn der Captain die letzte Entscheidungsautorität behielt. »Ich habe vor« liegt auf einer höheren Ebene als »Ich schlage vor«. Der Betreffende hat mehr analytische Arbeit geleistet. So viel, dass er darauf vorbereitet ist, die Handlung durchzuführen, sobald sie gutgeheißen wurde. Er ist nicht nur Besitzer des Problems, sondern auch Besitzer der Lösung und bereit, sie umzusetzen. Die Männer auf der Santa Fe hatten wirklich das Gefühl, einen Mehrwert zu schaffen. Sie ließen mir gegenüber durchblicken, dass das unter ihren früheren Vorgesetzten, als sie sich lediglich auf der Ebene von »Warten, bis es einem gesagt wird« bewegten, nicht so gewesen war. Deshalb liegt »Ich habe vor« am äußeren Rand unseres eigenen Einflussbereichs und unseres Jobs. Eine Befähigung dieser Art reduziert die Personalfluktuation erheblich. Man verliert weniger Spitzenleute an besser bezahlte Jobs. Monate nach meiner Fahrt auf der Santa Fe bekam ich einen Brief von Captain Marquet, über den ich mich sehr freute. Er schrieb mir, dass die Santa Fe mit der Arleigh Burke Trophy ausgezeichnet worden war, die jenem U-Boot, Schiff oder Flugzeuggeschwader im Pazifik verliehen wird, das sich am stärksten verbessert hat. Das sind die Früchte einer Führung vom Trimruder-Typ. Fünftens. Es tun und sofort Bericht erstatten. Es tun und sofort Bericht erstatten liegt am äußeren Rand des eigenen Einflussbereichs, aber innerhalb des Jobs. Man erstattet sofort Bericht, weil andere Bescheid wissen müssen. So können Sie sehen, ob alles korrekt erledigt wurde und es bleibt nötigenfalls noch Zeit für Verbesserungen. Außerdem erhalten andere dadurch Informationen, die sie brauchen, um weitere Entscheidungen treffen und Folgehandlungen durchführen zu können. Sechstens, es tun und regelmäßig Bericht erstatten. Diese Ebene der Initiative betrifft Handlungen, die Bestandteil der normalen Selbstevaluierung bei einer Leistungsbeurteilung oder einem offiziellen Bericht sein könnten, sodass die Informationen weitergegeben und von anderen benutzt werden können. Wenn man regelmäßig Bericht erstattet, befindet man sich eindeutig innerhalb seiner Jobbeschreibung und seines Einflussbereichs. Siebtens, es tun. Wenn etwas mitten im Zentrum Ihres Einflussbereichs und im Kern Ihrer Jobbeschreibung liegt, tun Sie es einfach. Manchmal ist es leichter, Vergebung als eine Erlaubnis zu bekommen. Wenn Sie also überzeugt sind, dass Sie Recht haben und die betreffende Handlung nicht zu weit außerhalb Ihres Einflussbereichs liegt, kann es am besten sein, sie einfach durchzuführen. Die Idee, die Verantwortung zu übernehmen und es einfach zu tun, dafür zu sorgen, dass es geschieht, gibt uns sehr viel Kraft. Diese höchste Ebene der Initiative erinnert mich an eine wahre Geschichte mit dem Titel »Eine Nachricht für Garcia«. Als um die Jahrhundertwende der Krieg zwischen Spanien und den USA ausbrach, musste der amerikanische Präsident einem kubanischen Revolutionär namens Garcia eine Nachricht zukommen lassen. Garcia versteckte sich irgendwo auf Kuba. Man konnte ihn weder per Post noch telegrafisch erreichen. Niemand wusste, wie man sich mit ihm in Verbindung setzen konnte. Einer der Offiziere sagte, wenn es überhaupt jemand schaffen könne, sei das der Offizier Rowan. Als Rowan das Schreiben in Washington von McKinley ausgehändigt wurde, fragte er nicht, wo ist Garcia denn? Wie komme ich dorthin? Was soll ich machen, wenn ich da bin? Wie soll ich zurückkommen? Er nahm den Brief einfach und überlegte sich, wie er zu Garcia gelangen konnte. Seine Reise dauerte dann 9 Tage. Mit dem Zug nach New York, per Schiff nach Jamaika, Durchbrechung der spanischen Blockade, um in einem Segelboot nach Kuba zu gelangen, Kutschfahrten über Stock und Stein, zu Fuß und auf dem Pferderücken durch den kubanischen Dschungel. Schließlich konnte er Garcia den Brief übergeben, morgens um 9. Um 5 am selben Nachmittag machte er sich auf den Rückweg in die USA. Der Autor Albert Hubbard schreibt dazu: Mein Herz gehört demjenigen, der seine Arbeit genauso gut macht, wenn sein Chef weg ist, wie wenn er da ist. Demjenigen, der, wenn man ihm eine Nachricht für Garcia übergibt, den Brief schweigend entgegennimmt, ohne überflüssige Fragen zu stellen oder insgeheim zu beabsichtigen, ihn in den nächstbesten Mülleimer zu werfen oder irgendetwas anderes zu machen, als ihn abzuliefern. Die Zivilisation ist eine einzige lange, fiebrige Suche nach genau solchen Menschen. Alles, was so jemand erbittet oder verlangt, wird ihm gewährt werden. Dieser Menschentyp ist so selten, dass es sich kein Arbeitgeber leisten kann, ihn gehen zu lassen. Er wird in jeder Stadt und jedem Dorf gesucht, in jedem Büro, Geschäft und Laden, in jeder Fabrik. Die Welt ruft nach solchen Menschen. Sie werden gebraucht, dringend gebraucht. Menschen, die Garcia eine Nachricht überbringen können.